Kundgabennummer 343 vom 22.03.1938. Gefahr der Eigenliebe, Gottes und Nächstenliebe. In jeder Zeit hat Gott, der Herr, Tröstungen für euch bereit, die er euch dann in vollem Maß zukommen lässt, wenn ihr euch vertrauensvoll an ihn wendet. Wo der Herr selbst sich eines jeden Wesens so annimmt, erlebet ihr täglich seine Gnade. Er lenkt eure Herzen unverwandt dem Ewigen zu, so ihr nur dieses anstrebt. Ein winziges Maß von Eigenliebe aber schwächt schon die große Gnadenkraft, die euch der Herr vermittelt. Denn so nur einer sein eigenes Ich voranstellt, so wird er schwerlich den rechten Weg betreten oder auf ihm verbleiben. Denn die Liebe zu Gott und zum Nächsten ist das höchste Gebot, das alles umfasst. Müsstet ihr nicht zuerst versuchen, dieses Gebot zu erfüllen? Dann dürftet ihr aber euch selbst nicht in den Vordergrund stellen. Alles, was ihr habt und seid, ist euch von Gott gegeben. Und im gleichen Maße sollt ihr wiedergeben euren Mitmenschen. Ihr sollt sie bedenken mit allem, was euch selbst wert ist, bevor ihr an euch selbst denkt. Und somit den Nächsten lieben wie euch selbst. So habt ihr auch in eben dem Umfang Anteil an der göttlichen Gnade, die euch der Herr so zumesset, wie ihr dem Nächsten gleicherweise zugemessen habt. Versuchet euch in dieser höchsten Pflicht. Es wird euch dann das Leben auf Erden noch so unvergleichlich Schönes bieten, indem euch der Weg zum Vater leicht wird und ihr immer im Lichtkreis der göttlichen Liebe stehend euch bilden könnt für die Ewigkeit. Ein kurzes Gebet um Kraft zu allem rechten Handeln wird euch auch dieses Gebot leicht ausführbar erscheinen lassen. Und in regem Gedankenaustausch mit euren geistigen Freunden werdet ihr immer tiefer eindringen in die Liebe und Weisheit Gottes. Und ihr werdet alles auf Erden mit geistigen Augen betrachten lernen. Das Gebot der Liebe wird euch selbst bis zum Lebensende anregen, zu äußerster Betätigung. Und dann seid ihr den Weg auf Erden nicht nutzlos gewandelt, sondern ihr habt eurer Seele zur Förderung verholfen. Was ihr eurem Nächsten in Liebe getan, ist euch schon an euch selbst reichlich vergolten worden, so ihr dadurch in einen vollkommeneren Zustand gelangt und euch des Himmels Lohn erworben habt. Amen.